Kraft, wie viel ich dir in dieser Zeit gegeben. An Leben hast du ein Gnadenpfand. Schau an dir Fürst und Klugheit nicht. Schau an des Prinzen edlem Leben, an der Prinzessin Tugendkranz. Dass diesem Hause nichts an Glanz und dir kein Zeichen gibt. Ich dann künftig heil bereiten, so hohe von den Sternen vor. Auf dies Land viel Zeit geswohnt.